Radio Bremen 2, das Feature am Montagabend. Sie haben Autos geknackt, Geschäfte überfallen, waren in Schlägereien verwickelt. Sie waren in Jugendheimen, offenen und geschlossenen. Sie saßen im Jugendknast. Nach einer kaputten Jugend lag ein verpfuschtes Leben vor ihnen. Jetzt allerdings verbüßen sie ihre Strafe in einer weltweit einmaligen Modellschule in den USA. Es sind Jugendliche, die noch einmal von vorn anfangen wollen. Die Schule heißt Glen Mills und kommt ganz ohne Mauern und Stacheldraht aus. Die Jugendlichen nennen sich Studenten, lernen ein Handwerk, die Besten dürfen studieren. Sie sind nicht wirklich schlecht, sie haben nur schlechte Dinge gemacht, sagt Sam Ferrignola, der Direktor. Er bietet den Jugendlichen eine zweite Chance. Glen Mills nimmt jetzt auch deutsche Jugendliche auf. Unser Autor Erwin Bienewald hat die Schule in der Nähe von Philadelphia besucht und berichtet von einem faszinierenden Modell. Ergänzende Informationen zu der Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Be cool and mild. Oder wie aus Schlägern nette Menschen werden. Von Erwin Bienewald. Sie stehen in Reih und Glied auf dem Footballfeld, trommeln mit den Fäusten gegen die Brust und schreien, als gelte es, den Leibhaftigen zu vertreiben. Wir sind die Champions. Wir sind die Eins, die Eins, die Nummer Eins. Der Boden zittert, die Gegner auch. Der Trainer, ein Muskelprotz mit Stiernacken, 2 Meter groß, schrankbreit, lässt nicht locker. Immer und immer wieder müssen die Jugendlichen den Gegenspieler anrempeln. Schultern krachen gegen Schultern. Sie reiben sich verschämt die Oberarme. Football muss wehtun. Die Mannschaft will gewinnen. Verlieren müssen andere. Was den Jugendlichen an Technik fehlt, machen sie durch Einsatz wieder wett. Deshalb sind sie bei ihren Gegnern mehr gefürchtet als jedes andere Team. Es sind überwiegend Schwarze aus den Ghettos der amerikanischen Großstädte, die sich da beim Training platt machen lassen. Football ist kein Sport für Waschlappen. Es ist Frühsommer. Die Saison beginnt im Herbst. Bis dahin muss die Mannschaft stehen. Seit 5 Jahren wurde kaum ein Spiel verloren. Das ist sensationell, vor allem, weil das Team immer nur für eine Saison zusammenbleibt. Home of Champions steht nicht gerade bescheiden am Eingang zu dem 7,5 Hektar großen Gelände. Die Schranke ist immer offen. Es gibt keine Mauer, keinen Zaun, nicht einmal einen Pförtner. Inmitten der parkähnlichen Anlage steht ein gutes Dutzend alter Villen aus roten Backsteinziegeln. Spitze Giebel, lange rechteckige Fenster, Erker ergänzen das im viktorianischen Stil gebaute Ensemble. Im Außenbereich stehen die baulich nüchternen Ausbildungswerkstätten und Sporthallen. Dazwischen liegen großzügige Freiflächen, mehrere Sportplätze und eine Kapelle, die als Bibliothek genutzt wird. Der Rasen ist perfekt gepflegt, die Wege sind peinlich sauber, nirgendwo liegt Müll. Die Abfalleimer werden mehrmals täglich geleert. Alle Schüler benutzen die Bürgersteige, obwohl selten ein Auto kommt. Quer über den Rasen laufen ist ebenso verboten wie Zigarettenkippen auf den Boden werfen oder Schnäuzen ohne Taschentuch. Hey Dan, wie geht's? So grüßen sie sich freundlich. Dabei heben sie lächelnd die rechte Hand. Die Schule heißt Glen Mills und könnte eine vornehme Highschool für die Kinder wohlhabender Eltern sein. Eine Eliteschule. Aber dort sind ganz andere Jugendliche zu Gast. Phil zum Beispiel. Glen Mills School is a great place to be, man. Help you out a lot, you know. It's somewhere where you want to come and enjoy yourself. Do what you gotta do. Grow your 4 ways in the program. We grow 4 ways in the program. Phil ist 17. Er kommt aus Philadelphia. Ein Richter hat ihn zu 3 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der Junge hat einen Zeitungsladen überfallen, Autos geklaut, andere grundlos verprügelt. Er hat mit Drogen gehandelt, Passanten überfallen und Handtaschen geraubt. Seine Mutter hat ihn rausgeworfen. Damals war er 14. Er hatte gerade seinen Vater verprügelt. Deshalb ist Phil nie wieder zurückgekommen. Er ging nicht zur Schule, lebte auf der Straße, wurde Boss einer Straßengang. Unnahbar, aggressiv, gewalttätig. Mit meiner Gang bin ich stark, sagt Phil. Allein, so gibt er zu, fühle er sich oft unsicher, unglücklich, einsam. Die Clique erst machte ihn zum Streetfighter. Er hat gelernt, gewalttätig zu sein. Nur so kann er auch mal gewinnen. Im Gespräch lässt er sich leicht überreden. Er verspricht Dinge, die er gar nicht so meint und fühlt sich übertölpelt. Wenn er dann sogar rot wird im Gesicht und stottert, hat er verloren. Phil kann weder lesen noch schreiben. Deshalb hat er keinen Schulabschluss. Weil er keinen Schulabschluss hat, bekommt er keinen Ausbildungsplatz. Und weil er die Namen an der Türklingel nicht lesen kann, kriegt er nicht einmal so lausige Jobs wie Zeitungen austragen oder Kisten stapeln. Phil ist ein Versager und trotzdem ein Siegertyp. Mit Schlagring, Pistole, Lederstiefeln wird aus dem Loser ein Winner. Phil wurde geschnappt, als er einen Zigarettenautomaten knacken wollte. Eigentlich eine leichte Übung, aber plötzlich waren da zwei Polizisten. Er drehte sich um und sah in die Mündung einer Pistole. Widerstand zwecklos, ja gefährlich. Nur deshalb hat er sich nicht gewehrt. Phil kam in den Jugendknast. Dort sollte er lernen, sich anzupassen, zu reden statt zu schlagen. Widerwillig formte er tagsüber Tonfiguren, malte aus Büchern Gesichter ab oder bastelte Weihnachtssterne. Nachts bewegte sich alle 15 Minuten die winzige Glasscheibe an seiner Zellentür. Im Halbdunkel konnte er ein verzerrtes Gesicht erkennen. Die Wächter hatten den Auftrag, Selbstmordversuche der Gefangenen rechtzeitig zu stoppen. Aber an Selbstmord hat Phil noch nie gedacht. Im Gegenteil, er will leben, gut leben, notfalls auch auf Kosten anderer. Eines Tages war im Knast ein Mann aufgetaucht und hatte ihm merkwürdige Fragen gestellt. Ob er gerne lebe, ob er seine Mutter jemals geliebt habe, wovon er nachts träume, was er für seine Zukunft plane, ob er mit Drogen handele. Kann dir doch scheißegal sein, hatte Phil völlig entnervt geantwortet. Phil ist aufsässig, wild, ein Cheftyp, der gern befiehlt. Er handelt und redet hinterher, aber nur, wenn es sein muss. Er jammert nicht, kennt kein Mitleid, fordert es aber auch nicht. Phil ist selbstbewusst, aber kein Einzelgänger. Das sind ideale Voraussetzungen für den Aufenthalt in Glen Mills. So kam es denn auch. Das Treffen mit dem seltsamen Besucher war ein Aufnahmegespräch gewesen. We're not a school for depressed or suicidal students. We probably either return him. Wir sind keine Schule für depressive Jugendliche, die möglicherweise selbstmordgefährdet sind. Wenn wir sowas feststellen, dann geben wir den betreffenden Jugendlichen an seinen Richter zurück. Aber das machen wir nicht oft, das wäre kein gutes Business. Wir haben 1000 Studenten und im vergangenen Jahr haben wir vielleicht 5 oder 7 zurückgeschickt. Bernard Creek, der stellvertretende Direktor, erzählt, dass Brandstifter und Mörder in Glen Mills nicht aufgenommen werden. Sie sind Individualisten, haben keine Erfahrung mit Cliquen und Banden, kennen deren Strukturen nicht. Sie sind nicht ausreichend sozialisiert, sagt der Mann, was schon so manchen seiner Besucher ziemlich überrascht hat. Chancen auf einen der knapp 1000 Studienplätze haben vor allem aggressive und gewalttätige Jugendliche, die Mitglied einer Gang sind. Sie haben gelernt, Regeln und Normen einzuhalten. Sie akzeptieren Hierarchie, ordnen sich ein in das soziale Gefüge der Straßenbande. Oh, not bad, Mike. How you doing? Glen Mills. Zuerst hat Phil diesen gottverdammten Ort irgendwo am Stadtrand von Philadelphia gehasst. Jeden Morgen um 6:30 aufstehen, duschen, Zähne putzen, Betten machen. Phil wollte lieber schlafen, ausruhen, faulenzen. Was ihn besonders ärgerte, es waren nicht Aufseher, die ihn barsch aus dem Bett holten, es waren seine Kumpel, in Glen Mills vornehm Studenten genannt, die ihm Beine machten. Er war nicht der Typ, sich das gefallen zu lassen. Er hat es trotzdem getan. Und jetzt weiß er auch warum. Die Jugendlichen wohnen in großen, mehrstöckigen Villen mit je 60 Betten. Jedes Haus ist untergliedert in 4 Wohnbereiche mit jeweils 10 bis 15 Studenten. 4 Angestellte, sogenannte Counselors, betreuen die Bewohner. Im Parterre gibt es Freizeiträume, Tischtennis, Kicker, Fernseher. Die Wohnräume in den oberen Etagen sind immer blitzblank sauber. Die Laken müssen morgens glattgezogen, die Decken säuberlich zusammengelegt hinterlassen werden. Die Jugendlichen schlafen in Doppelstockbetten. Private Dinge, Poster, Fotos, Souvenirs sind nicht erlaubt. Die Einrichtung ist nüchtern, fast spartanisch. Alles ist geregelt. Freiräume gibt es nicht. Es gelten Normen, die von allen zu beachten sind. Bade täglich, wasche deine Wäsche selbst, mach die Einrichtung nicht kaputt, trage stets Socken. Wer diese Normen verletzt, muss sich verantworten. Direkte Konfrontation heißt das Zauberwort. Phil hat mühsam gelernt, was damit gemeint ist. Konfrontation bedeutet, bei jedem Fehltritt, bei jeder noch so geringfügigen Verletzung der Norm angemacht zu werden. Höflich zwar, aber unnachgiebig. Zum Beispiel während des Essens in der Kantine. Da hat er über 2 Tische hinweg mit einem Kumpel gesprochen, worauf ihn sein Tischnachbar am Hemd gezupft und ihm tief in die Augen geguckt hatte. Gesagt hatte er nichts, aber die Geste war doch eindeutig gewesen. Lass das, hatte der Blick bedeutet. Ähnlich war es ihm ergangen, als er nicht duschen wollte, als er seine Zahnbürste nicht weggepackt hatte, als er ohne Socken zum Frühstück ging. Zuerst war er wütend gewesen, hatte seine Fingernägel angeknabbert. Im Traum hatte er sie alle verprügelt, egal ob Schüler oder Betreuer. Jetzt hat er das System kapiert. Jetzt geht es ihm besser. Die Fingernägel können wieder ungestört wachsen. Phil lernt in der Kfz-Werkstatt Autos zu pflegen, statt sie zu Schrott zu fahren. Glen Mills ist eine gute Schule. Ich lerne hier eine ganze Menge. Hier bekomme ich Hilfe für alles, was ich brauche im Leben. Hier wird eine Menge getan für Jugendliche, die eine zweite Chance brauchen. Dazu brauchen sie einen Wechsel in der Art und Weise, wie sie leben. Und das ist es, was die Schule tut für dich. Seit ein paar Tagen hat Phil den Bulls-Status. Jetzt ist er wieder Chef. Er darf nun bei Besprechungen im Sessel sitzen, darf T-Shirts und schwarze Jacken mit der Aufschrift Bulls Club tragen. Er schläft jetzt im unteren Bett und achtet darauf, dass der Nachbar von oben nicht abhaut. Der ist neu und wurde nun für einige Monate zu seinem kleinen Bruder ernannt. Das schmeckt ihm genauso wenig, wie es Phil geschmeckt hatte, ständig beobachtet zu werden. Der Neue kommt aus Chicago und war dort Bandenchef. Phil wird ihn auf Schritt und Tritt begleiten, wird ihm die Werkstätten, die Sporthallen zeigen. Er wird ihm höflich sagen, wenn er etwas falsch macht. Er wird ihm helfen, sich in der fremden Situation zurechtzufinden. Aber er wird den Neuen auch scharf kontrollieren und dafür sorgen, dass er keine Dummheiten macht. Glenn Mills funktioniert, weil die stärksten Jugendlichen auf der Seite der Institution stehen. Sie verteidigen die Normen und Werte der Schule oftmals strenger und unnachgiebiger als die Betreuer. Dafür werden sie mit Status belohnt. Wer sich anpasst, erhält Privilegien. Wer in alte Gewohnheiten verfällt, wird zurückgestuft, auf Vorschlag seiner Kumpels. Das Betreuerteam achtet lediglich darauf, dass niemand ungerecht behandelt wird. Lehrer und Betreuer verhindern, dass in Glenn Mills jugendliche Subkulturen entstehen. Sie würden sich automatisch gegen das System richten. Deshalb sind Bandenzeichen wie etwa hochgekrempelte Hosen oder Füße ohne Socken nicht erlaubt. Deshalb ist der Tag von morgens bis abends strukturiert, verplant. Deshalb werden Freundschaften zwischen Jugendlichen nicht gefördert. Der Bulls Club ist die einzige jugendliche Subgruppe, die in Glenn Mills erlaubt ist. Er fasst die positiven Studenten zusammen. Sie garantieren die Funktion des Ganzen, überwachen die Essräume und die Freizeithalle. Sie verteilen die etwa 100 bezahlten Jobs in der Kantine und dem Freizeitclub. Sie tragen die bessere Kleidung, treffen sich einmal wöchentlich mit dem Direktor und den Lehrern der Schule. Der Bulls Club hat einen Vorsitzenden, einen Schatzmeister, diverse Sekretäre. Er ist bewusst hierarchisch organisiert und der sichtbare Ausdruck des Ziels, internen Gruppendruck nutzbar zu machen für die Entwicklung gesellschaftsintegrativer Verhaltensmuster. Morgen ist er 2 Stunden unterwegs. Die Sonne brennt, mindestens 35 Grad im Schatten. Aber er darf nicht ausruhen. Er soll Jugendliche finden, die sich nicht korrekt verhalten, vielleicht über den Rasen laufen, Kaugummi kauen oder Zigaretten schnorren. Er muss sie ansprechen, zurechtweisen und den Vorfall in seinem Buch notieren. Zum Beweis, dass er diese Konfrontation nicht erfunden hat, müssen die Jugendlichen den Verweis gegenzeichnen. 210 dieser Konfrontationen muss morgen innerhalb von 2 Wochen nachweisen. Es ist ein Aufnahmetest für den Bulls Club. Morgen findet, das sei in Ordnung so. Glenn Mills ist mehr als eine Schule. Es ist einer der besten Plätze auf der Welt. Du hast jedoch alle Möglichkeiten, die unser einer sonst gar nicht bekommt. Wir können arbeiten in der Kfz-Werkstatt oder im Presseshop. Wir können Zimmermann lernen und Häuser bauen. Wir haben Basketballfelder. Und wir haben ein klasse Footballteam, eins der besten im ganzen Land. Glenn Mills funktioniert nach einem ebenso einfachen wie fantastischen Prinzip. Die Schule ist nach innen hin organisiert wie eine Jugendbande, nur eben positiv gepolt. Status bekommt nicht, wer prügelt, stiehlt oder mit Drogen handelt, sondern wer ehrlich und höflich ist, wer Leistung zeigt. Behave like gentleman, heißt die oberste aller Normen. Der Gentleman wird sofort belohnt, darf bessere Kleidung tragen, länger Fernsehen, am Wochenende nach Hause fahren. Stärke wird neu definiert, im Sinne gesellschaftlich positiver Wertvorstellungen. Die eine Hälfte der Jugendlichen, die Bulls, kontrolliert und überwacht die andere Hälfte, die Non-Bulls, so perfekt, dass Mauern nicht nötig sind. Alle beobachten alle. Wer etwas falsch macht, wird sofort zur Rede gestellt. Um Willkür zu vermeiden, werden auch die Verhaltensweisen der Betreuer in täglichen Versammlungen reflektiert und wechselseitig kritisiert. Die Normen gelten für alle. Lehrer zu konfrontieren, ist erwünscht. My opinion, I think it's the best. I think the all the facilities that the school has here, the program, the support from the administration that you have here. Nach meiner Meinung ist das hier eine der besten Schulen in den USA. So viele Möglichkeiten, so viel Hilfe gibt es sonst nirgendwo. Ich selbst war hier früher als Student von 1979 bis 81. Das Programm hat damals mein Leben verändert. Alles Potenzial, was in mir steckt, um mich zu entwickeln, das wurde hier gefördert. Und das ist es, was mich zurückgeführt hat. Ken Banks ist Trainer von Beruf. Er spielte Football in der US-amerikanischen Profiliga. Ein Schrank von einem Kerl. Kein Gramm Fett, trotzdem mehr als 2 Zentner schwer. Ein Vorbild für die Jugendlichen. Früher war der Mann selbst Mitglied einer Jugendbande und kam als Schüler nach Glenn Mills. Er ist der sichtbare Beweis, dass Aufstieg und Karriere möglich sind. Glenn Mills will nicht resozialisieren, sondern habilitieren. Die Studenten sollen auf die Karriereleiter steigen. Die Perspektive heißt nicht irgendein Malocher, sondern Chef zu werden. Wer sich anstrengt, wer über sich hinauswächst, wird später vielleicht Arzt oder Footballprofi sein. Die besten Absolventen der Schule dürfen studieren. Alle anderen erhalten eine gediegene Ausbildung als Zimmermann, Kfz-Mechaniker, Elektriker. Wer will, darf eine Optikerlehre machen, fotografieren lernen oder sich im schuleigenen Radio als Journalist probieren. Burnett Creek, Aufnahmeleiter in Glen Mills, sagt: We expect you to fulfill your commitment to us. Wir sagen Ihnen klar, dass wir mit Ihnen eine wechselseitige Verpflichtung eingehen wollen. Wir versorgen Sie mit einer guten Unterkunft und gutem Essen, dazu eine erstklassige Ausbildung. Und im Gegenzug erwarten wir, dass Sie die anderen Studenten und die Mitarbeiter der Schule respektieren. Wir sagen Ihnen, dass wenn Sie wie Männer, wie Erwachsene behandelt werden wollen, dass Sie dann auch Verpflichtungen eingehen müssen. Dann müssen Sie jeden Tag arbeiten und auch rechtzeitig aufstehen, etwas tun für Ihre Ausbildung. Sie können nicht nur die guten Dinge haben. Sie müssen beide Wege gehen. Es gibt einen Grund, dass Sie hier sind. Der Mann, der sich das alles ausgedacht hat, heißt Sam Farinola. Er ist 67 Jahre alt, ein gutmütiger alter Herr mit freundlichem Gesicht. Aber er kann auch sehr streng, ja unnachgiebig werden, wenn es um seine Sache geht. Nicht eben bescheiden behauptet er, für jugendliche Straftäter die beste Schule der Welt zu führen. We have an open school. We have no lockups. We have no security, we have no fences. And very seldom does a young man walk away. Wir haben eine offene Schule. Wir arbeiten ohne Schloss und Riegel. Wir haben keinen Sicherheitsdienst. Wir haben keine Zäune. Trotzdem ist es ganz selten, dass Jugendliche abhauen. Früher, da sind sie weggerannt vor den Problemen. Wir haben 14 verschiedene Möglichkeiten, Sport zu machen. Sie spielen gegen die größten und besten Highschools in ganz Pennsylvania. Wir haben innerhalb von 13 Jahren 27 Landesmeisterschaften gewonnen. Viele Highschools wollen gar nicht mehr gegen uns antreten im Football oder in der Leichtathletik. Wir gewinnen, obwohl wir nur 14 Monate zusammen sind. Die meisten anderen Teams aber mindestens 4 Jahre. Wir sind keine Verlierer mehr. Unsere Jugendlichen kommen aus den härtesten Straßengangs. Aber hier werden sie mit Respekt behandelt, wie Gentlemen. Sie gewinnen an Selbstbewusstsein. Wir können das erreichen. Glen Mills ist eine Schule, in die auch Rockefeller seine Kinder schicken würde, erzählt Sam Farinola stolz. Die Philosophie des Soziologieprofessors ist ebenso einfach wie einleuchtend. Diese Jungen haben vielleicht schlechte Dinge getan, aber sie sind deshalb noch lange keine schlechten Menschen, heißt der oberste Grundsatz. First, I believe that socialized delinquents, which make up, I believe, about 80% of all young men. Zuallererst glaube ich, dass sozialisierte straffällige Jugendliche, das sind ca. 80%, dass die ganz normal funktionieren. Sie sind nicht gestört, sie sind nicht krank und müssen demzufolge auch nicht medizinisch behandelt werden. Ich weiß, dass sie zwar schlechte Dinge getan haben, aber es sind deshalb doch im Grunde genommen gute Jungs. Sie benötigen dieselbe Vorbereitung auf das Leben, die alle Jugendlichen zwischen 15 und 18 brauchen. Sie müssen lernen, andere zu akzeptieren. Und sie müssen Selbstbewusstsein, ja, Stolz entwickeln. Straffälligkeit ist keine Krankheit, sondern ein sozialer Fakt, genauso wie Scheidung oder Armut. Is a social fact. It is a social fact, like divorce is a social fact. Or poverty. Sam Farinola war früher selbst Mitglied einer Jugendbande, schaffte den Aufstieg, weil er ein guter Sportler war. Er studierte Soziologie und brachte es bis zum Universitätsprofessor, aber Forschung und Lehre waren nicht sein Geschäft. 1975 wurde er Direktor von Glen Mills, damals eine heruntergewirtschaftete Anstalt mit hohen Rückfallquoten. Heute gilt Glen Mills weltweit als Modelleinrichtung. Eine Schule, deren Absolventen seltener rückfällig werden als irgendwo sonst. Etwa 70% der Schüler verlassen die kriminelle Laufbahn. Aus Räubern werden Gentlemen, aus Schlägern nette Männer. These young men come mostly from the inner cities. Diese jungen Männer kommen größtenteils aus den Ghettos der Großstädte. Da bekommen sie Status, wenn sie nicht zur Schule gehen, wenn sie stehlen, sich prügeln. Bei uns ist das alles umgekehrt. Ein Student, der hier seinen Platz nicht sauber hält, verliert Status. Er soll stolz sein auf seine Schule. Glen Mills, das ist nichts anderes als ein neuer Weg, Status zu bekommen. Bundesrepublik Deutschland, Jugendschöffengericht Langen, 16. Januar 1997. Im Namen des Volkes wird für recht erkannt. Der Angeklagte, Ist des schweren Diebstahls in zwei Fällen, jeweils in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis? Des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte? Des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen und in einem Fall davon in Tateinheit mit Unfallflucht? Sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig. Gegen den Angeklagten wird deshalb eine Jugendstrafe von 30 Monaten verhängt. Andreas Plaschke, 18 Jahre alt, kommt ins Gefängnis. Hinter ihm liegt die Karriere eines jugendlichen Serientäters. Er ist 9 Jahre alt, als er zum ersten Mal in einen Laden einbricht. Damals lebte er noch zusammen mit seiner Mutter in der DDR. Andreas ist das jüngste von 4 Geschwistern. Seinen Vater kennt er nicht. Kurz nach dem Fall der Mauer zog die Mutter mit ihrem zweiten Mann nach Norddeutschland. Andreas musste mit, kam aber mit der neuen Situation nicht zurecht. Er verweigerte die Schule, klaute, raubte Handtaschen. Er kam ins Heim, büchste aus, trampte nach Berlin und trieb sich als Strebegänger auf der Straße herum. Nach Aussage der Polizei hielt er sich mit kleinen Straftaten über Wasser. Im Spätsommer 1994 wird Andreas Plaschke per Gerichtsbeschluss in ein Berliner Erziehungsheim eingewiesen. Innerhalb weniger Tage bricht er in mehrere Geschäfte ein, entwendet Rucksäcke, Jogginganzüge, Sportschuhe, Pullover. Er klaut außerdem ein Autoradio, erpresst Geld von mindestens einem Jugendlichen und hebelt einen Bankcontainer aus, um Sparbücher und Bargeld zu stehlen. Der Richter schickt ihn in Untersuchungshaft. Andreas Plaschke sagt heute: Du kannst von einer Sekunde kannst du alles verändern. Du kannst, wenn du einer schießt, das eine Sekunde, du gehst in ein Gefängnis wieder zurück und dein Leben ist ein Eimer, sagen wir mal so. Das eine Sekunde, wo du nicht nachgedacht hast und dir sowas gemacht hast, danach denkst du dann jahrelang nach. Wieso habe ich das gemacht? Andreas Plaschke hatte immer mal wieder so eine Sekunde, in der er ausgetickt ist. Diese Augenblicke haben sein Leben geprägt. Er fand milde, aber auch hilflose Richter. Sie schickten ihn von Heim zu Heim. Der Junge hielt es nirgendwo aus, entzog sich allen erzieherischen Bemühungen und flog immer wieder raus. Ich habe Autos geklaut und eingebrochen. So Läden eingebrochen und Geld geklaut und so. Um Geld zu haben, um mir Sachen zu kaufen, vielleicht die Leute beeindrucken, was ich für Sachen anhabe oder langsam angeben, ja, also sowas oder jetzt einen drauf machen, ne? Sagen wir mal so. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1995 klaut der 16-jährige Andreas Plaschke in Berlin ein Auto und fährt zusammen mit einem Kumpel nach Cuxhaven. Weil der Tank leer ist, brechen sie einen zweiten Wagen auf und fahren nach Bremerhaven. Dort fallen sie einer Polizeistreife auf, reagieren aber nicht, als ein Polizist die Kelle hebt. Andreas Plaschke, der Fahrer, wendet und fährt erneut Richtung Cuxhaven. Auf der Autobahn 27 beginnt die Verfolgungsjagd. Andreas Plaschke fährt Schlangenlinien, um ein Überholen zu verhindern. Mit Tempo 160 drängt er den Streifenwagen nach rechts ab, auf die Standspur, tritt voll auf die Bremse. Der Polizeiwagen fährt auf, Andreas Plaschke rast weiter. Mehrere Streifenwagen verfolgen die beiden Jugendlichen. Andreas Plaschke soll mit 130 Stundenkilometern über die Altenburger Chaussee in Cuxhaven gerast sein. Als ein Streifenwagen zu ihm aufschließt, lenkt er das Fahrzeug nach links, rammt das Polizeiauto. Zurück bleibt ein Haufen Schrott. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Zwischen Tat und Urteil vergehen fast 2 Jahre. Andreas Plaschke wird zum Erziehungsaufenthalt nach Spanien geschickt. In einem Bergdorf arbeitet er als Helfer bei einem Zimmermann. Es gibt auch dort Ärger. Der Jugendliche zieht auf einen Bauernhof in Norddeutschland. Dort hält er sich erneut nicht an Absprachen, macht, was er will, kommt nächtelang nicht nach Hause. Die Maßnahme wird abgebrochen. In der Urteilsbegründung heißt es: Bei dem Jugendlichen ist angesichts der Vorbelastungen und der hier zur Verurteilung gelangten Taten von schädlichen Neigungen auszugehen. Er zeigt keinerlei Respekt vor gesellschaftlichen Normen und dem Leben und dem Eigentum anderer. Bedenkenlos hat er das Leben anderer Verkehrsteilnehmer und der ihn wegen seiner Fahrweise verfolgenden Polizeibeamten aufs Spiel gesetzt. In Freiheit ist er derzeit einfach nicht führbar. Ohne den Vollzug einer längeren Jugendstrafe ist überaus wahrscheinlich, dass dem Angeklagten das Leben eines gesellschaftlichen Außenseiters bevorsteht, der mehr Zeit im Gefängnis als außerhalb verbringen dürfte. Doch Andreas Plaschke bekommt für alle überraschend eine weitere Chance. Im Juni 1997 darf er das Untersuchungsgefängnis verlassen. Er fliegt in die USA. Die Strafe wird ausgesetzt. In Glen Mills soll er lernen, ein netter Mensch zu werden. Scheitert der Versuch, geben ihm die Richter mit auf den Weg, muss er zurück in den Knast. Hält er aber durch, darf er auf einen Gnadenerlass des niedersächsischen Justizministers hoffen. Zuerst, wo ich hierher gekommen bin, habe ich erstmal in Kunst gearbeitet. Ich konnte ja noch nicht Englisch sprechen oder so. Mein Chef, der konnte mich ja nicht verstehen, weil ich ja kein Englisch sprechen konnte. Und da habe ich dann erstmal gesessen, habe ich erstmal überlegt, ja, ich fange einfach mal an. Und dann habe ich das Buch gehabt und dann habe ich einfach angefangen zu zeichnen. Gesichter und wie man lacht. Und hier habe ich jetzt die Zeit gefunden, um meinen Lebensinhalt rauszufinden, was ich eigentlich arbeiten möchte. Ne? Also Tondesigner. Ich möchte so eine Sache machen, was nicht gleich aussieht wie alle anderen. Hier habe ich gelernt, nicht so schnell zu verlieren. Mit meiner Arbeit habe ich keine Probleme. Und ich meine, in meinem Leben habe ich jetzt auch nicht so eine Probleme, weil das Programm hat wirklich viel ausgeholfen. In Glen Mills entdeckt Andreas Plaschke seine Liebe zur Kunst. Er hat großes Talent zum Bildhauer, sagt sein Lehrer John Wilson. Schon am ersten Tag hat der Künstler dem Jugendlichen Bleistift, Papier und ein Buch mit Porträtfotos gegeben. Ein Test. Andreas Plaschke hatte nie zuvor ein Bild gemalt. Die Aufgabe machte ihm Spaß. Die Nase, die Augen, die Proportionen, alles stimmte. Der Meister war baff. Andreas Plaschke wurde zum Musterschüler. He's our top sculptor by far. He's probably the most intellectual. We've never had a student. Der Junge ist ein prima Bildhauer. Er ist sehr intellektuell. Wir hatten noch niemals einen solchen Studenten. Jeder Student wird hier optimal gefördert und kann verschiedene Stufen der Ausbildung erreichen. Aber Andreas ist viel weiter, als es unsere höchste Ausbildungsstufe verlangt. Wir gaben ihm gute Grundkenntnisse. Er hat ein natürliches Verständnis. Er wird einmal ein guter Bildhauer werden. Ein richtiger Profi. Andreas Plaschke hat in Glen Mills schnell Karriere gemacht. Er wurde Mitglied im Bulls Club, spielte in der Soccermannschaft, wurde zum Studenten des Monats gewählt. Er hat die schulinternen Werte und Normen eingehalten und verteidigt. Zuerst wurde ich ja echt gedacht, hier gibt's Gangs und all. Also, weißt du, ich hab mir gedacht, hier, vielleicht kriegen aufs Maul hier oder so, weißt du, so all. So ein bisschen am amerikanischen Sinn jetzt, der Weg. Aber das war ist ganz anders hier. Das ist der First Class School war hier. Kriegt das beste Essen, du hast hier das beste Freizeitstudium. Pool hast du ja auch noch, wo du schwimmen gehen kannst. Also unten, und die alte Sporthalle unten da. Ja, du hast ja einfach eigentlich alles. Was willst du mehr? Und du wirst dann immer schlauer. Weißt du, und kannst dich so hocharbeiten, kannst dein Diplom so kriegen und dann bist du da irgendwann mal, weiß nicht, irgendeiner, der richtig viel Geld verdient. Wenn Besucher aus Deutschland kommen, darf er ihnen das Gelände, auch die Wohnräume zeigen. Es ist 16 Uhr nachmittags. Die meisten Jugendlichen halten sich unten in den Freizeiträumen auf, spielen Tischtennis, sehen fern, schreiben Briefe. In einem Seitenraum sitzt ein halbes Dutzend junger Männer auf dem Boden. Sie wirken verstört, wütend, auch ein wenig traurig. Es sind Schüler, die Normen verletzt haben. Sie sollen über ihre Fehler nachdenken. Einige müssen zur Strafe einen Bericht schreiben. Thema: Wer war Beethoven? Am Eingang sitzt einer der Betreuer und beobachtet die Jugendlichen. Andreas Plaschke erzählt, dass nachts nur ein Betreuer im Haus ist. Trotzdem bleiben die Türen unverschlossen. Die Jugendlichen kontrollieren sich selbst. Du hast Raumnorms, dass du gerade musst, wenn du aufgestanden bist, du musst dein Bett machen zuerst, bevor du was anderes machst. Der Raum muss sauber sein, deine Schubladen müssen sauber sein und deine Sachen müssen sauber gefaltet sein. Da oben schläft der Norm Bull und unten schläft der Bull abends, wenn alles schlafen oder was, der Bull möchte möchte auf die Toilette benutzen oder so, dann musst du den aufwecken. Den Bull knockt er hier. Ja, I need the bathroom or whatever. Und dann, he's going there with you to the bathroom. Take you in the bathroom. You gotta have a body to take you in the bathroom. Vielleicht haust du ab oder so, ne? Kann das sein. Nachts ist hier einer, der kommt zu jeder Unit und zählt die durch. Die Liste der Normen, die Schüler wie Lehrer in Glen Mills gleichermaßen beachten müssen, umfasst derzeit etwa 200 Anweisungen. Sie werden beständig ergänzt, erweitert, erneuert. Behandle die anderen mit Respekt. Lauf nicht über den Campus. Schütze das Eigentum. Schließ niemals die Augen, wenn andere Mist machen. Greife ein. Berühre andere nicht, wenn sie es nicht wollen. Schüchtere andere niemals ein. Sorge dafür, dass du immer nett und sauber aussiehst. Grüße alle freundlich und guck ihnen dabei in die Augen. Brülle nicht rum im Speisesaal. Trage immer Socken. Manche Normen ergeben für Außenstehende keinen Sinn. Sie wirken kleinlich, wie Schikane, sind aber Ergebnis eines langen Erfahrungsprozesses. Sie dienen den Jugendlichen als Orientierungsrahmen. Wenn sie sich an diese Werte halten, werden sie bald Anerkennung finden. Die Glen Mills Schule ist eine, sagen wir mal, nicht eine strenge Schule. Ist einfach eine Schule, dass du lernst, ein richtiger Mann zu sein, nicht so eine Unsinn macht wie so ein Kind. Zuerst siehst du das, wenn du erstmal nachdenkst, bevor du was machst. Dann kriegst du gar keine Ärger, wenn du überhaupt exactly nachdenkst, was du machst. Das Beste ist, wenn du die Stunde lebst, was jetzt kommt. Doch nicht überlegen, was danach ist. Oder ein richtiger Mann macht das, der überlegt sich erstmal richtig ganz genau, überlegt das alles durch und dann macht er die Arbeit. Und nicht, sagen wir mal, halbe Sachen. Andreas Plaschke sitzt am Tisch der Cafeteria, schlürft Tee und kaut an einem Sandwich. Es ist wenig Platz zwischen Stuhl und Tisch. Deshalb hat er den rechten Fuß lässig nach draußen, Richtung Gang gedreht. Unauffällig, über Augenkontakt, ermahnt ihn ein anderer Student. Plaschke zieht den Fuß zurück. Konfrontation geglückt. Das Benehmen, wie man, sagen wir mal, wie man sitzt oder wie man nicht so jetzt, wenn man rausgeht, da sind ganz viele Menschen da und du sitzt da jetzt wie so ein ungenehmer Junge oder was weiß ich, sagen wir mal, wie so ein Penner sitzt, sagen wir mal so. Ne? Das ist eine Schule mit Gentlemans und alle haben Lernen voneinander. Andreas Plaschke hat Pläne. In Deutschland will er eine Ausbildung zum Bildhauer machen, vielleicht studieren. Er träumt von einer hübschen, netten Frau, einem Eigenheim, Kindern. Das alles erscheint jetzt wieder realistisch. Es scheint so, als hätte er seine zweite Chance im Leben erfolgreich genutzt. Du kannst im Gefängnis lernen, wer der Beste ist oder was ist der Stärkste oder was weiß ich. Ne? Du machst da gar nichts im Gefängnis. Hier kannst du alles lernen. Ne? Hier ist alles wie eine Stadt hier. Ne? Dass du hier alles hast. Hier hast du Autowerkstätten, alles. Elektrowerkstätten, Zimmererwerkstätten, Tischlerwerkstätten, alles. Ein Jugendlicher. In Deutschland als nicht mehr erziehbar eingestuft, geht in eine amerikanische Modellschule und entwickelt sich innerhalb von Wochen zum Musterschüler. Das klingt wie ein Märchen. Dass es wahr werden möge, hoffen nun auch in Deutschland Richter, Pädagogen, Gerichtshelfer, die nicht wegsperren, sondern erziehen wollen. Schlagzeilen aus deutschen Zeitungen im Sommer 1998. 16-Jähriger überfällt Bäckereiverkäuferin. 13-Jähriger Serientäter, ein Polizei- und Behördenschreck. Jugendliche Raubmörder in Hamburg. Das Terrorkind aus Darmstadt. Im Vorfeld der Bundestagswahl entbrennt eine heftige Debatte über den Jugendstrafvollzug in Deutschland. Reißerische Medienberichte, aber auch die nackten Zahlen haben Bürger wie Fachleute aufgeschreckt. Die kriminellen Karrieren beginnen früher als je zuvor. Es gibt Kinder, die mit 9 Jahren beginnen, andere zu erpressen oder systematisch in Supermärkten zu klauen. Nach Angaben des Wochenmagazins Der Spiegel haben 2% aller Mädchen und Jungen in Deutschland große Schwierigkeiten, die gesellschaftlich vorgegebenen Regeln einzuhalten. Vor allem konservative Juristen und Politiker wollen deshalb das Strafmündigkeitsalter von 14 auf 12 Jahre senken, wieder geschlossene Heime bauen und, wenn es sein muss, selbst Kinder in Haft nehmen lassen. Herbert Helmrich, Vorsitzender im Bundesarbeitskreis christlich-demokratischer Juristen, will die Täter vor allem schneller bestrafen. Er sagt, der Staat reagiere zu langsam und gelegentlich gar hilflos. An jugendliche Serientäter kommen sie in der Regel in den offenen Heimen gar nicht ran. Denn ehe sie sich auf ihn eingestellt haben und ehe sie das Gespräch mit ihm finden und ehe sie sozusagen erzieherisch auf ihn einwirken können, ist er schon wieder weg. Dann soll doch irgendjemand mal eine Alternative sagen. Die Alternative, an den kommen wir eben nicht ran im offenen Heim. Wen ich erziehen will, den muss ich ja erst mal haben. Die harte Strafe soll Moral fördern, tut sie aber nicht. Kommen Jugendliche in den Knast, werden mehr als 90% später rückfällig. Juristen und Pädagogen grübeln über die Ursachen, veranstalten Kongresse, veröffentlichen Studien, erstellen Thesen, aber es ändert sich nichts. Stattdessen wird mit Jugendkriminalität Politik gemacht. Wolfgang Dissler, Professor an der Katholischen Fachhochschule Norddeutschland in Osnabrück. Es fängt an, Handtaschenraub, unter Androhung, ich schlag dich kaputt, gib mir deine Handtasche, der Baseballschläger in der Hand, mit dem man der alten Dame, dem jungen Mädchen auf dem Fahrrad, dem, der friedlich zu seiner Arbeit fährt, massiv und deutlich macht, Junge, du kriegst dir was vors Maul, steig lieber ab, gib die Penunze her, zieh deine Jacke aus. Gewalttaten auch, ich gehe mal auf Schulhöfe, dass Luxusklamotten von Kindern, von Mitschülern unter brutalem Zwang bis hin, wir schlagen dich tot. Wir stellen objektiv eine Zunahme von kriminellen Handlungen von und bei Kindern fest. Da könnte sich der Professor irren. Der Eindruck, immer mehr Kinder und Jugendliche würden gewalttätig und brutal agieren, ist möglicherweise falsch. Das belegt eine Studie des Bayerischen Landeskriminalamtes. Unter den 55.000 Münchner Kindern, die zwischen 8 und 13 Jahre alt sind, orteten die Statistiker die verschwindend geringe Zahl von 93 Gewalttätern. Das Amt warnt vor allzu vorschnellen Urteilen über die Kinder und die Jugendlichen in Deutschland. Mehr als die Hälfte der 6.300 Straftaten, die Jugendliche innerhalb eines Jahres in München begangen haben, gehen auf das Konto von nur 87 Personen. Das heißt, es langen wenige zu, aber die umso heftiger und umso häufiger. Wir gehen eben durch die Straßen, suchen Streit. Zum Beispiel, Silvester haben wir ein paar Briefkästen gesprengt, was weiß ich was. Haben ein paar Mofas gezockt. Haben ein paar Mofas gezockt. Das macht einfach Spaß. Mike lehnt lässig am Laternenpfahl. Er trägt Jeans, Bundeswehrjacke, Springerstiefel. Die Haare sind kurz geschoren, an den Ohrläppchen hängen Ringe. So sieht er besonders brutal aus. Er will, dass die Leute Angst vor ihm haben. Das baut ihn auf. Mike ist der Boss einer Straßengang in Bremen. Ein halbes Dutzend Kinder um die 14. Sie gehen selten zur Schule, treffen sich lieber vor einem Supermarkt, ziehen durch den Stadtteil und erschrecken Leute. Es ist eine 8 mm Gas. Also Gas und Schreckschuss. Also macht entweder einen Knall oder schießt CS-Gas raus. Leuchtkugeln kann man damit abschießen und mit der Leuchtkugel kann man einen töten. Also das habe ich noch nicht gemacht. Also nur so aus Spaß, dass ich ein paar Lampen einschießen damit, so ranhalten, dumm. Zur Notwehr, wenn uns irgendeiner anmacht, größer ist und irgendwas Jacken oder sowas abnehmen wollen, dann kommt natürlich das kleine Püff-Püff-Männchen raus. Ladendiebstahl ist die Spezialität der Bande. Die Kinder suchen kleine Geschäfte aus, in denen die Waren noch nicht elektronisch gesichert sind. Sie benutzen immer denselben Trick. Verwickeln die Verkäufer in eine Debatte über Cola-Dosen oder Anschlusskabel, lassen sich alles genau zeigen und erklären. Derweil packen die anderen ein, was sie tragen können, und verschwinden. Sie haben Spaß daran, Erwachsene reinzulegen. Deshalb machen sie grundsätzlich das Gegenteil von dem, was Eltern, Lehrer, Erzieher von ihnen erwarten. Besonders gern ärgern sie Passanten, gehen in Reihe quer zum Bürgersteig, rempeln, schubsen, stoßen und freuen sich, wenn entgegenkommende Personen frühzeitig die Straßenseite wechseln. Dann gehört ihnen für Augenblicke der Bürgersteig. Die Jugendlichen genießen das Gefühl der Macht. Wehe, da hebt jemand den Zeigefinger. Widerstand von anderen macht natürlich auch geil auf Ärger. Also wenn da einer rumlabert. Hör doch mal auf da hinten, wenn das dann auch so ein Opa ist, der nichts zu melden hat. Das ist auch meistens so, die denken immer, zuerst denken die immer, dass sie die Größten werden. Dann braucht man einfach nur hingehen, was hast du gesagt, hä? Und dann verpisst er sich schon. Die Kinder haben keinen Ort, an dem sie sich treffen können. Im Stadtteil gibt es zwar noch ein Freizeitheim, aber das ist meistens dicht. Erwachsene erleben sie nicht als Freunde und Partner, sondern als Kontrolleure, Besserwisser, Anschnauzer. Gern würden sie einen Fleck Erde ganz für sich allein haben. Eine Laube, ein Bauwagen, ein Stück Wiese, das würde schon ausreichen. Denn eigentlich wollen sie nur spielen. Weil die Erwachsenen ihnen dafür keinen Raum lassen, spielen sie eben mit ihnen. Wo sollen wir hier Hütten bauen? Oder? Sollen wir hier so eine Sandhöhle bauen? Oder? Baut Hütten, wo ihr wollt und macht Scheiße, wo ihr wollt, aber nicht vor meiner Haustür. Oder mit Böllern. Warum böllert ihr in der Wohngegend? Sollen wir in den Bürgerpark gehen oder was? Dann kommt der Parkwächter an. Nicht hier böllern. Wir machen das auch so, weil wir die ganzen Leute hier so scheiße finden, weil das ist hier irgendwie so scheiße. Wir können nichts machen, das sind alles Spießer. Stell dir vor, wir würden hier eine Hütte bauen. Weißt du, wie viel? Würde mit Genehmigung vielleicht noch. Ja, vielleicht. Weißt du, das macht so einen Spaß. Man baut hier 3 Wochen lang an so einer dummen Hütte, dann kommen hier so ein paar andere und denken, oh, schöne Hütte, zusammentreten, weil alle sind irgendwie so drauf. Noch sind Straftaten wie Diebstahl oder Erpressung die Ausnahme. Die Bremer Kinder haben bisher weder Autos aufgebrochen noch Automaten geknackt. Aber wehe, sie werden weiterhin sich selbst überlassen. Die Kinder machen die Erfahrung, dass sie Außenseiter sind. Innerhalb der Gesellschaft finden sie nur Misstrauen und Ablehnung. Folglich verschaffen sie sich Erfolgserlebnisse, indem sie Normen und Regeln, Moral und Werte verletzen. Status und Anerkennung bekommen sie nur innerhalb der Clique und nur, wenn sie Normen verletzen. Sie verwenden ihre ganze Energie, um der verhassten Welt der Erwachsenen Schaden zuzufügen. Innerhalb der Clique wird jeder gelungene Coup bejubelt. Wer besonders frech ist, wird zum Gruppenstar. Diese Kinder brauchen erwachsene Partner, denen sie vertrauen können, sagt Klaus Hurrellmann, Soziologieprofessor an der Reformuniversität in Bielefeld. Er wirbt um Geduld und Verständnis. Sozialpsychologisch ist das alles ziemlich schlüssig erklärbar. Nehmen wir einmal die Variante Aggressivität, Gewalt, Kriminalität. Wenn ich als 13-Jähriger das Gefühl habe, ich bin in meiner Familie und in meiner Nachbarschaft nicht anerkannt. Ich habe keine Chance in der Schule. Ich gehöre zu denen, die da nicht weiterkommen. Möglicherweise muss ich später Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. In der Freizeitsituation. Ich kriege nicht die Unterstützung und die Anerkennung, habe auch nicht die Mittel, die ich eigentlich brauche. So, greife ich jetzt zu einer aggressiven Handlung, mache etwas Demonstratives, dann ändert sich schlagartig meine Position in der Familie, in der Schule, in der gleichaltrigen Gruppe. Mit einem Male werde ich beachtet, zwar negativ in Familie und Schule, aber schon in der Freizeitgruppe kann das ganz anders aussehen. Da bin ich plötzlich wer. Ich bin aber auch in der Schule plötzlich wer, nämlich einer, der etwas angestellt hat. Und alle kümmern sich um mich. Also der sozialpsychologische Mechanismus ist ganz klar. Aggressivität ist meist eine Reaktion auf eine Schwäche des Selbstwertes, ein Defizit, was man auch persönlich empfindet in der eigenen Entwicklung. Ich suche jetzt nach einem Ausgleich. Es ist eine Art Ausgleichsmechanismus, psychologisch gesehen. Ich tue etwas, was mir hilft. Und die Motivation ist, mich selbst aus meiner äußerst misslichen Lage zu befreien. Klaus Hurrellmann beklagt, dass in Deutschland für straffällige Jugendliche verschiedene Behörden, Sozialarbeiter, Bewährungshelfer, Betreuer zuständig sind, die aber nicht zusammenarbeiten. Sie wursteln nebeneinander her. Der eine zieht, der andere schubst, der eine meint rein in den Knast, der andere sagt bloß nicht. Zurück bleibt Verwirrung statt Erziehung. In der allgemeinen Hilflosigkeit bleibt oft nur der Knast. Das, so sagt Klaus Horelmann, habe fatale Folgen. Ich möchte ihn ja herunterziehen von seiner Karriere. Ich möchte nicht, dass er in eine kriminelle und sich aufschaukelnde Karriere hineinrutscht. Jetzt muss ich also so reagieren, dass ich nicht genau das erreiche, was ich eigentlich nicht will, dass ich ihn nämlich wegschubse. Wenn ich einen 14-Jährigen oder 15-Jährigen mit der schärfsten Strafe belege und für einen Raubüberfall Freiheitsentzug als Jugendrichter oder als Jugendrichterin verhänge, dann weiß ich ganz genau, jetzt kommt dieser Jugendliche mit solchen zusammen, die in einer ähnlich schwierigen Situation ihrer Entwicklung standen und die auch im Jugendgefängnis sitzen. Das Jugendgefängnis ist ein Profizentrum für Kriminelle. Und da sollte natürlich, und so ist es ja heute auch, da sollte natürlich vorher alles ausprobiert werden an deutlicher Bestrafung, zum Beispiel durch öffentliche Arbeit, an kürzeren Arrestzeiten, an Täter-Opfer-Ausgleich. Ich muss der Frau, der ich die Handtasche gestohlen habe, 6 Wochen lang die Einkäufe erledigen. Bei vielen Jugendlichen greift das. Sie sehen ihre Verhaltensweise ein, sie können noch umsteuern. Jetzt erreiche ich das, was ich erreichen will, dass diese Jugendlichen anfangen, ihr Verhalten zu verändern. Der Professor will interdisziplinäre Arbeitsgruppen einrichten. Polizei, Justiz, Sozialarbeiter, Lehrer, alle an einen Tisch. Und da sollen sie sitzen, bis eine gemeinsam vertretbare Lösung gefunden ist. Ein möglicher Schritt auf dem Weg zu differenzierten Angeboten könnte auch in Deutschland eine Modellschule wie Glenn Mills sein. Ich finde das Konzept von Glenn Mills sehr überzeugend. Es ist ein völlig durchdachtes Konzept. Eine in sich schlüssige Überlegung mit einem ganz scharf geschnittenen Muster in der Alltagspraxis. Das ist schon faszinierend und ich kann mir nur wünschen, dass wir unser System der Sanktionen und der Begleitung von Problemjugendlichen um eine solche Facette anreichern. Es lohnt sich nicht, auf die Extreme zu setzen. Also nur zu sagen, wir wollen wegschließen. Das ist das Entscheidende. Wir wollen die Gesellschaft schützen und schließen die Jugendlichen weg. Denn wenn ich das nur tue, dann stabilisiere ich die abweichende persönliche und soziale Entwicklung dieser Jugendlichen. Ich erreiche im Grunde das Gegenteil dessen, was ich möchte. In deutschen Anstalten wird mit großem Personalaufwand versucht, subkulturelle Entwicklungen zu verhindern. Dennoch wird der heimliche, aber erfolgreiche Lehrplan in den Haftanstalten von den Gefangenen selbst gemacht. Aber nicht zur Freude des Staates, sondern zur Förderung krimineller Professionen. Wer einmal einbricht und erwischt wird, erfährt nirgendwo leichter, wie er es besser machen kann als im Knast. So geht es in Glenn Mills nicht. Das Beispiel Glenn Mills zeigt ja, wie es möglich ist, nicht nur auf professionelle Unterstützung zu setzen, die man ja auch gar nicht bezahlen kann. Also ein Verhältnis 1:1, ein Jugendlicher zu einer Fachkraft, das werden wir nur in ganz wenigen Fällen realisieren können. Das Beispiel Glenn Mills zeigt, dass man die Jugendlichen selbst zu Tutoren, zu Bezugspersonen machen kann. Und auf die hören sie natürlich auch. Das ist ja für sie jemand Gleiches. Der hat die gleiche Lebenserfahrung, der hat den gleichen Unsinn gemacht und hat jetzt die Kurve gekriegt. Das wirkt natürlich Wunder. Das kann ein Professioneller, so geschickt und so gut trainiert er es bringt, kann das ja gar nicht erreichen. Schon gar nicht, wenn ich dann die Arbeit nach Stunden und nach Bundesangestellten-Tarif ganz pingelig auch noch nach rechtlichen und vertragstechnischen Gesichtspunkten und tarifrechtlichen Gesichtspunkten bezahlen muss. In Lüneburg haben Richter, Pädagogen, Jugendgerichtshelfer derweil German Mills gegründet. Der Verein vermittelt kriminelle Jugendliche in die USA, hat aber die Absicht, in der Bundesrepublik eine ähnliche Einrichtung zu schaffen. Petra Guder, die Koordinatorin des Vereins, sagt: Ein Jugendlicher, der bislang Status bekommen hat, dadurch, dass er aus allen Schulen rausgeflogen ist und somit in der Lage war, das System zu knacken. Der Beste war in der Gruppe. Ich brauche gar nicht mehr zur Schule. Er geht natürlich dorthin und glaubt, es passiert dasselbe. Er schafft es dort wieder. Und er erlebt, dass plötzlich die Jugendlichen sagen, wenn er im Unterricht stört, du hör mal, du störst uns hier beim Lernen. Das kennen wir alles schon. Das hat dich doch hierher gebracht. Nun guck doch mal, was du sonst noch kannst. Wir wissen, was du schon alles für schlechte Dinge gemacht hast. Das interessiert uns hier überhaupt nicht mehr. Wir wollen jetzt von dir wissen, was du noch kannst. Also nicht Rehabilitation, sondern Habilitierung. Glenn Mills wird gelegentlich mit dem militärischen Drill der amerikanischen Bootcamps verwechselt. In der Tat, wer die offene Schule sieht, wer die freundlichen Jugendlichen beobachtet, fragt sich, ob das, was da geschieht, nicht doch Drill und Schikane ist. Viele Normen, viele Verhaltensweisen wirken auf Außenstehende fremd. Und selbst Matthias Apitz, der dort 6 Monate lang als Praktikant gearbeitet hat, zweifelt noch. Gerade wenn man als liberal erzogener Deutscher hier rüberkommt, denkt man über viele Sachen, Mann, das ist aber extrem streng. Und man fragt sich, ob das wirklich so notwendig ist. Aber andererseits muss man sehen, wo die Kinder auch herkommen. Und die Umgebung, aus der sie kommen und die Umgebung, in der sie groß geworden sind, ist um einiges schwieriger als dieses Programm und um einiges schwieriger, als wir uns das mit unserer Erziehung überhaupt vorstellen können. Und von daher ist es für die Jugendlichen eher entlastend, wenn sie klare Strukturen haben, nach denen sie sich richten können. Und auch, dass sie genau wissen, was sie erwartet, wenn sie ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. In Glen Mills wohnen und arbeiten Jugendliche, die andere systematisch beraubt, erpresst, geschlagen haben. Das zu vergessen wäre Leichtsinn. Erziehung ohne Schloss und Riegel heißt nicht laissez-faire. Die Regeln sind hart, die Struktur ist klar. Die Jugendlichen müssen sich bedingungslos einfügen oder sie scheitern. Hier gibt es nicht Freunde, sagen wir mal so, hier gibt es die Arbeit mit den Jungs. Wenn ich einen Freund habe hier, dann kann das nicht gut gehen, weil ich lüge dann, wo mein Freund ist, wo ist mein Freund. Ne? Der kriegt gerade Probleme dahin, da gehe ich mal hin, helfen, weißt du, aber der hat ja Probleme gemacht, wie soll ich ihm denn helfen? Andreas Plaschke wurde am 8. Juli 1998 aus Glen Mills entlassen. Er wechselt in ein Heim mit lockerer Betreuung nach Norddeutschland. 2 Monate hält er durch, dann bricht er mit einem Kumpel in eine Arztpraxis ein. Gemeinsame Bemühungen von Anwälten, Richtern und Betreuern verhindern, dass er in den Knast zurück muss. Der Jugendliche erhält eine allerletzte Chance und nutzt sie. Er findet einen Ausbildungsplatz und will Bildhauer werden. Der Aufenthalt in den USA muss in Deutschland ergänzt werden durch eine intensive Nachbetreuung. Die Gesellschaft hat zu beweisen, dass sie die in den USA entwickelten Perspektiven auch bietet. Jugendliche, die zu Hause ein Leben als Sozialhilfeempfänger erwartet, werden die Tugenden von Glen Mills bald vergessen. Die Schule ist ein Meilenstein auf dem Weg, aber sie ist noch nicht das Ziel. Aber etwas Besseres als der Knast ist sie allemal. Und das zum super Preis. Der Aufenthalt in den USA ist billiger als der Aufenthalt in einem deutschen Gefängnis. Darauf darf Sam Farinola, der Direktor von Glen Mills, wirklich stolz sein. Wir bekommen $100 am Tag. Die staatlichen Schulen kosten doppelt so viel. Die sperren die Jugendlichen ein, da lernen sie gar nichts. Be cool and mild. Oder wie aus Schlägern nette Menschen werden. Von Erwin Bienewald. Es sprachen Gabriele Blum, Dirk Böhling und Peter Kämpfe. Ton und Technik Dietmar Gode und Anne Derwinich. Regieassistenz Werner Staats. Regie Gottfried von Einem. Redaktion Kai Schlüter. Eine Produktion von Radio Bremen 1998. Radio Bremen 2. Ergänzende Informationen zu der eben gehörten Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Am kommenden Montag senden wir an dieser Stelle ein Feature von Beate Ziegs über Raphael Lemkin. Vor 50 Jahren, am 9. Dezember 1948, hatte der Einzelkämpfer in den noch jungen Vereinten Nationen die Verabschiedung der Völkermordkonvention durchgesetzt. Erst seitdem ist es möglich, Völkermord strafrechtlich zu verfolgen. Lemkins Gesetz, auf den Spuren des Vaters der Völkermordkonvention. Ein Feature von Beate Ziegs. Am nächsten Montag, dem 7. Dezember um 22.05 Uhr hier auf Radio Bremen 2.